hatte es doch nicht immer leicht. Erinnerungen, die uns bleiben. Ich könnte darüber Bücher schreiben. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten, die werden ewig bestehen. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten, dies wird niemals vergehen. Wir waren viel zusammen in jeder Nacht, hatten viel Spaß und haben viel gelacht. Es war bestimmt die schönste Zeit in meinem Leben. So etwas wird es nie wieder geben. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten, die werden ewig bestehen. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten, dies wird niemals vergehen. Doch lass uns gemeinsam in die Zukunft sehen. Wir schreiten voran, wenn wir zueinander stehen. Dann wird es vielleicht sein. Ja, das wird es wie früher sein. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten, die werden ewig bestehen. Vergangene Zeiten, die werden mich ewig begleiten. Vergangene Zeiten.